Wahnsinnstruppe von der Polizeiakademie schlittert diesmal in eine ganz unglaubliche Sache hinein. Aber das ist ja nichts Neues. Alles fängt an mit einer Meldung eines Kollegen. Hier ist Officer Renfield. Ich bin von der Last National Bank. Mir scheint, hier ist ein Zwei-Elf im Gange. Ich gehe rein. Wollen Sie nicht lieber warten, bis Verstärkung eingetroffen ist? Negativ. Ich brauche keinen Babysitter, um einen Einbrecher festzunehmen. Das nenne ich pflichtbewusst. Mit seiner starken Taschenlampe betritt Renfield die Bank. Richtig unheimlich ist es da drin. Und dann erblickt er eine schemenhafte Gestalt mit einem weiten roten Mantel, die sich am Safe zu schaffen macht. Keine Bewegung. Du bist derjenige, der sich nicht bewegen wird. Betrachte das Gesicht des Phantoms. Der schlotternde Renfield schaut in ein Gesicht, das eigentlich gar keines ist, sondern nur ein schwarzes Etwas mit schrecklichen grünen Augen. Die Haare stehen Renfield buchstäblich zu Berge und in Sekunden sind sie weiß wie Schnee. Der arme Kerl kann sich überhaupt nicht mehr rühren. Kommt lieber her und holt euren Freund ab. Mir scheint, er hat furchtbare Angst vorm Autofahren. Renfield scheint in Schwierigkeiten zu sein. Machen wir uns auf die Socken. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Renfield ist ja kaum wiederzuerkennen. Und er zittert wie der Wackelpudding von meiner Großmutter. Ein Phantom? Renfield, das ist ja die lächerlichste Geschichte, die ich jemals gehört habe. Vielleicht wollen Sie auch noch etwas vom schwarzen Mann faseln, hä? Glauben Sie mir, er ist viel schlimmer als der schwarze Mann. Deswegen gehe ich auf den Polizeidienst. Und wir auch. Wir haben auch das Phantom gesehen. Mir schwant, wir haben ein großes Problem. Vielleicht aber auch eine großartige Lösung. Wenn dieses Phantom verdiente Polizisten fast zu Tode erschrecken kann, stell dir vor, wie Mahoney und seine trüben Tassen darauf reagieren werden. Ah. Auf so eine Idee wäre ich nie gekommen, Sir. Also, ihr Clowns, jetzt spitzt mal die Ohren und hört mir zu. Drei meiner besten Männer haben dieses Phantom gesehen und das ist das Ergebnis. Ich finde, die weißen Haare stehen Ihnen sehr gut. Sie reißen keine Witze mehr, wenn Sie dem Phantom gegenüberstehen. Der Unhold ist so groß wie ein riesiger Riese. Oh, ah, du meine Güte. Seine Skelettfinger haben Fingernägel, die sind so scharf wie Rasiermesser. Aber das Schlimmste ist, zwischen den Ohren hat er kein Gesicht. Ruhe! Und jetzt raus und fangt mir dieses Phantom! Oder ich verdonne euch dazu, die Hundehaufen von der Kanoneneinheit aufzusammeln! Leute, eine Geisterjagd steht auf dem Programm. Alarm! Jemand ist ins Landesmuseum eingebrochen. Und es sieht ganz nach dem Phantom aus. Okay, Leute, das ist unser Stichwort. Denkt dran, was immer ihr tut, seht ihn nicht ins Gesicht. Tja, nichts einfacher als das. Das Phantom hat doch gar kein Gesicht. Sag im Museum Bescheid, dass die Kavallerie auf dem Weg ist. Einsatzbereit? Jawohl, Sir! Mal sehen, ob das Phantom raketenfest ist. Paarweise das Gebäude durchsuchen. Und was ist mit mir? Du allein bist schon ein ganzes Paar. Du hast recht, mindestens. Das Museum ist riesengroß, also verlieren wir keine Zeit. Die Truppe macht sich auf den Weg. Und in so einem Museum gibt es ja allerhand zu sehen. Soll diese komische Figur da jemand Bedeutendes darstellen? Das ist Atlas, ihr trägt die ganze Welt auf den Schultern. Das ist gar nichts, er trägt die Welt, aber wir tragen die ganze Verantwortung auf den Schultern. Ein blöder Einsatz, hier gibt's kein scheußliches Phantom, nur scheußliche Pflanzen. Der Einsatzbefehl heißt durchsuchen, also werden wir alles durchsuchen. Du hast recht, Callahan, auch wenn es nichts bringt. Keine falsche Bewegung. Das Phantom. Von hier gekommen wäre. Habt ihr das auch gehört? Darauf kannst du deinen Raketenwerfer wetten. Wenn sich dieser Lachsack nur mal zeigen würde, dann könnte ich ihm eine Ladung verpassen. Ganz elend, meine verehrten Polizisten. Das Phantom! Ein gewaltiges Tierskelett kommt auf einmal von seinem Podest herunter. Oh je, das Skelett ist plötzlich lebendig. Die Knochen sollten klappern, aber nicht brüllen. Ich geb dir was zu fressen. Das hat er zu wörtlich genommen. Heiliges Eidechsenkrokett, haltet noch einen Moment aus! Hau bloß ab, wir sind schwer verdaulich. Der dicke Haus hat ausnahmsweise auch mal eine gute Idee. Er schnappt sich die große eiserne Weltkugel von der Atlas-Statue und rollt sie mit Schwung auf das Monsterskelett zu. Falls ihn platt! Wieder sind unsere Polizisten in Zweiergruppen unterwegs. Zed und Zwitschak betreten gerade eine große Halle. Hier kann einem ja das Frösteln überkommen. Mir gefällt, wo werde ich meinen Bude auch einrichten? Plötzlich öffnet sich ein goldener Sarkophag. Zed wird von zwei Knochenhänden hineingezerrt und schon ist das Ding wieder zu. Zed, Mr. Zed, wo bist du? Da wird Zed wieder herausgeschmissen und rennt weg, als ob der Teufel hinter ihm her wäre. Zwitschak bleibt allein zurück. Meine Brille. Oh. Und ich habe keine Ersatzbrille dabei. Hallo, Officer. Wer sind Sie? Ich kann Sie nicht sehen. Höre ich recht? Du hast den Wunsch, mich zu sehen? Erblicke das Angesicht des Phantoms! Sie sind verhaftet. Du hast keine Todesangst vor mir? Nein, warum auch? Also hoch mit den Flossen. Oh! Zwitschak, was ist passiert? Das Phantom, glaube ich. Los, alle Mann hinterher! Da ist er! Hier gibt mir Deckung. Deckung? Wie wär's mit etwas Deckfarbe? Ah! Auf Wiedersehen, ihr Narren! Diesmal ist er uns entwischt. Kurze Zeit später im Büro von Captain Harris. Mahoney ist zurück und Sie haben das Phantom gesehen. Wie sieht Ihr Haar aus? Schneeweiß. Jetzt sind wir Sie für immer los. Heute ist der glücklichste Tag meines Lebens. Sie wollten uns sehen, Captain? Ja, ich brenne geradezu darauf. Lasst mich mal raten, ihr wollt alle den Dienst quittieren. Oh nein, Sir, aber wir würden uns jetzt gerne duschen, um die Farbe abzuwaschen. Farbe? Farbe. Farbe. Farbe. Das sind Freudentränen, weil wir noch leben. Inzwischen ist es Mitternacht. Zed und Zwitschak schnarchen um die Wette. Da öffnet sich ganz langsam das Fenster und herein kommt kein anderer als das Phantom. Süße Träume, mein süßer Zwitschak. Irgendwie hat Zed was gemerkt. Zwitschak? Zwitschak, wo bist du? Er stürzt ans Fenster und sieht gerade noch, wie das Phantom den unglücklichen Zwitschak in ein schwarzes Auto wirft und losfährt. Er kann gerade noch eine Aufschrift erkennen. Kaffee? Hilfe! Hilfe, Polizei! Augenblick mal, ich bin doch die Polizei. Was brüllst du denn so? Das Phantom hat Zwitschak gekidnappt. Aber wo bringt es ihn denn hin? Tja, wenn wir nur einen Hinweis hätten. Auf seinem Wagen stand ganz groß Hearth Castle geschrieben. Sowas nennt man einen klaren Hinweis. Also nichts wie hin. Das Phantom hat unseren Zwitschak inzwischen auf eine düstere Burg gebracht. Eben Hearth Castle. Und, oh Schreck, mit zwei Eisenbändern ist der Kleine auf einer Pritsche festgeschnallt und ein gewaltiger Holzhammer schwingt über seinem Kopf hin und her. Dieses feine Gerät nenne ich meinen Polizisten Weichklopfer und Zerstäuber. Dass ich ihn nicht sehe. Ein Polizeioffizier, der keine Angst vor mir hat, ist schlecht für mein Geschäft. Und deswegen muss ich dieses Problem aus der Welt schaffen. Du darfst ruhig schreien, wenn du magst. Das macht das Ganze doch spaßiger. Ja, wenn das so ist. Hilfe! Zwitschak ist da drinnen. Deinen Schrei würde ich aus 100 Schreien raushören. Achtung, Zed! Tech, Callahan! Dieses Tor ist verrammelt! Aber jetzt nicht mehr! Wenn man so anklopft, macht einem jeder auf. Willkommen auf Hearth Castle! Betretet mein Schloss, wenn ihr es wagt! Danke für die Einladung. Patrouille, halt! Seht ihr die Schnüre? Sind Auslöser für Minen. Vorsichtig drübersteigen. Zed hat ein paar Handschellen entdeckt. wirklich drollige Dinger, die aussehen wie kleine Hände. Die Handschellen nehme ich mir als Souvenir mit. Hilfe, die Handschellen packen mich! Wie werde ich sie denn wieder los? Ich muss sie wohl abschießen. Lass mich erst was versuchen. Kille, kille, kille, kille. Bitte, jetzt sind sie gut gelaunt. Vorwärts, Leute, weiter! Vorsichtig gehen unsere Freunde vor. Callahan entdeckt einen gefährlichen Mechanismus auf einem Holzsteg. Falls jemand da drauf treten möchte, es wird sein letzter Schritt sein. Sieht aus, als mag das Phantom keine Gesellschaft. Das war Sweet Chuck. Captain Harris und Proctor sind jetzt auch in der Burg. Diese Heidis von der Akademie stolpern garantiert über ihre eigenen Füße. Ja, ja, der Stolperdraht. Wie der Blitz finden sich die beiden in einer schmierigen Grube wieder. Wie geht's dir? Wenigstens werden wir nicht auch noch gefedert. Du und deine vorlaute Klappe, hol mich endlich hier raus, Proctor. Ich versuch's ja, Sir, wenn ich nur an diesen Ring rankommen würde. Sweet Chuck liegt immer noch unter dem grässlichen Holzhammer. Ich nehme an, Sie wissen, dass das gegen die Gesetze verstößt. Das Phantom macht sich seine eigenen Gesetze. Da liegt Sweet Chuck, wir haben ihn gefunden. Was bin ich froh, dass ich euch beinahe sehe, Freunde. Mann, oh Mann, seit diese Tür offen steht, weht aber ein ganz schönes Lüftchen durch diesen Raum. Bleibt stehen, ich kill den Polizistenkiller. Das eben gedonnert oder was war das? Du bist mein nächstes Ziel, Phantom! Bildet ihr euch etwa ein? Das Phantom fürchtet sich vor einem Sterblichen? Aha! Der ist so schnell verschwunden wie ein Fass mit Freibier. Was tun wir denn jetzt? Mahoney zieht an einer Fackel in der Wand und siehe da. Ja, ein Glück, dass ich mir nachts immer Horrorfilme reinziehe. Das ist ein geheimer Fluchtweg, aber wo führt der hin? Binde Sweet Chuck los, Seth. Wir untersuchen den Gang. Attacke! Schneller, Jungs. Gleich haben wir den Kapuzenmann. Er ist ganz schön lebendig für einen Geist. Jetzt kriegen wir ihn. Das ist eine Sackgasse. Da drin hat er sich verkroppt. Ja, abgeschlossen. Was bedeutet wohl dieses P da? Phantom natürlich. Was sonst? Falsch. Es steht für Push. Oh, Mann. So ein Plunder könnte ich für meinen Zauberkasten gebrauchen. Du kannst doch höchstens ein paar Steaks und deinen Magen zaubern. Aha. Aber wo ist das Phantom? Hier ist es! Wo ihr es am wenigsten erwartet! Hier bin ich! Hier in der Raucherecke! Sie sind verhaftet! Wenn ihr mich festnehmen wollt, müsst ihr mir zuerst ins Angesicht sehen. Der Trick funktioniert bei mir nicht, Kumpel. Ohne Brille bin ich nämlich total blind. Wie eine Rakete zischt der kleine Sweet Chuck in das Phantom hinein. Und das Ding fällt in zwei Teile auseinander. In den Mantel mit Kopf und in zwei Holzstäbe. Oh Mann, der hat ihn glatt von den Stelzen gesäbelt. Sweet Chuck zieht mit einem Ruck den Mantel weg und darunter kommt ein kleines, dickes Männlein zum Vorschein, schlotternd vor Angst. Nein, nicht schlagen! Bitte, bitte, schlag mich nicht! Dieser Gnom ist das Phantom? Kann so ein Winzling nur so große Ärger verursachen? Ein bisschen Zauberei, ein bisschen Illusion und für alles eine Fernbedienung. Hier bediene ich Sweet Chuck mit dem größten Vergnügen. Die Handschellen schnappen zu und das ist das Ende des Phantoms. Am nächsten Tag. Harris und Proctor sind natürlich aus dem Teerloch befreit worden. Und der Captain ist schon wieder richtig oben auf. Ich soll Sweet Chuck einen Orden verleihen. Sind Sie noch richtig im Kopf? Jeder Idiot kann doch einen Mini-Zauberer mit Fernbedienung festnehmen. Diesen Mini-Zauberer haben ein paar ihrer besten Männer weiße Haare zu verdanken. Solche Angst hatten sie. Mir hat dieser Knilch keine Angst eingejagt, Mahoney. Und mir erst recht nicht. Ah, ah, ah. Das Phantom! Seht mir in mein Antlitz! Der rote Mantel fliegt weg. Und wer kommt zum Vorschein? Jones. mit Zed auf den Schultern. Das ist ein klasse Kostüm. Was, Captain? Wir hatten nicht eine Sekunde Angst. Nein, die schnattern vor Begeisterung. Captain Harris hat es wirklich nicht leicht. Gegen diese verrückte Truppe kommt er einfach nicht an. Dicker, fetter Gangsterboss hat der Polizei schon einiges Kopfzerbrechen bereitet. Diesmal soll es endlich klappen, ihn zu kriegen. Mahoney und Jones sind ihm jedenfalls dicht auf den Fersen. Diesmal darf uns Kingpin nicht wieder entwischen. Ja, sonst versetzt uns Captain Harris zur Müllabfuhr. Wir sind nur 20 Meter davon entfernt, den Verbrecher des Jahres zu fassen. Sagen wir 50 Meter. Dann probieren wir mal, was die Rostlaube noch hergibt. Mahoney und Jones, wir verfolgen Kingpin und brauchen Verstärkung. Damit sind wir gemeint, Mr. Sand. Jones und Mahoney bei der Verfolgung von Kingpin. Wir brauchen Unterstützung. Machen wir uns lieber auf den Weg und zwar schnell. Wenn das so ist. An alle Einheiten, wir brauchen Verstärkung. Das ist Jones. Vergiss den Strafzettel, Tech. Noch fühlt Kingpin sich ziemlich sicher. Fahr langsam um die Kurven, Wiesel. Sonst rollt mir der Kaviar von meinem Cracker. Ich schätze, diese Bullen wollen uns zum Anhalten zwingen, Kingpin. So ein Ärger, nur wegen ein paar gestohlener Klunker. Die Bullen kommen näher, Boss. Ausgerechnet beim Hauptgericht. Glücklicherweise habe ich noch ein paar Tricks in meinem maßgeschneiderten Ärmel. Der Wagen hat sich geteilt. Na und? Das Hinterteil haben wir noch vor uns. Und was jetzt? Wir benutzen die Saugnapf-Harpune des Professors. Zielt gut, meine Kanoniere. Entert das feindliche Schiff im Sturm. Wir haben ihn. Das ist mehr als eine super Erfindung. Okay, Kingpin, das Spiel ist aus. Hast du nicht gehört? Steig aus. Tja, das war wohl nichts. Was da im Auto sitzt und so aussieht wie Kingpin, ist nur eine Gummipuppe mit einem Tonband darin. Jetzt habt ihr mich. Und jetzt nicht mehr. Ein paar Minuten später kommen unsere Freunde auf dem Revier an. Captain Harris beobachtet das Ganze vom Fenster aus. Er denkt natürlich, der echte Gangster säße als Gefangener hinten im Wagen. Und wie immer will er den Erfolg für sich selbst einheimsen. Das ist Kingpin, Sie haben ihn geschnappt. Das müssen sofort sämtliche Zeitungsfritzen erfahren. Die Reporter sind jedenfalls höllisch neugierig. Und so ist es uns schließlich gelungen, nach emsiger Arbeit meinerseits Kingpin festzunehmen. Psst. Captain Harris, ich muss Ihnen unbedingt etwas mitteilen. Nicht jetzt. Sehen Sie nicht, dass ich ein wichtiges Interview gebe. Meine Herren, darf ich Ihnen meinen Gefangenen präsentieren? Den berüchtigten Kingpin. Hier ist er, Captain. Hightower bringt die Puppe herein und setzt sie auf den Schreibtisch. In Siegerpose stellt sich Harris daneben. Die Reporter schießen ein Bild nach dem anderen. Aber da zerplatzt die Gummipuppe wie eine Seifenblase. Aus der Traum für Captain Harris. Mahoney, ich will Sie auf der Stelle sprechen. Der Polizeichef ist natürlich restlos verärgert. Nicht nur, dass sich die ganze Stadt über uns totlacht, sondern auch Kingpin befindet sich immer noch auf freiem Fuß. Ja, Chief, sehen Sie, Mahoney und seine Männer haben... Keine Ausreden, Harris. Ich gebe Ihnen 24 Stunden, um Kingpin einzulochen. Haben wir uns verstanden? Ja, das war hier laut genug. Eine ganz schön harte Nuss für den Captain. Während er sich noch seinen Hohlkopf zerbricht, kommt ihm der Professor entgegen. Captain Harris, Sie müssen sich meine neueste Erfindung ansehen. Das Einzige, was ich sehen will, ist Kingpin hinter schwedischen Gardinen. Präzise um das geht es mir ja. Ich glaube, ich bin auf eine geniale Lösung für Ihr Problem gestoßen. Ach wirklich? Sehr interessant. Reden Sie weiter, Professor. Eine Stunde später. Ein Saal wurde verdunkelt Und Proctor soll sozusagen einen Einbrecher spielen. Eine Geldkasse war auch aufgestellt worden. Aha! Gerade will Proctor in die Kasse greifen, da wird er von zwei gewaltigen Eisenhänden gepackt. Oh, Schreck, lass nach! Proctor, der natürlich keine Ahnung hatte, was passieren sollte, sieht sich in den Händen eines riesigen Roboterpolizisten. Und der Roboter schmeißt den Unglücksraben an die Wand, das diesem Hören und Sehen vergeht. Danke für die Demonstration, Proctor. Wie Sie sehen, Chief, wenn wir unsere Streifenpolizisten durch eine Schwadron dieser Roboter ersetzen, reduzieren wir das Risiko für unsere Beamten und es ist uns ein leichtes, Kingpin aus dem Verkehr zu ziehen. Ein interessanter Aspekt. Und denken Sie an die Gehälter, die der Staat dadurch spart. Niemand macht mehr blau und niemand macht Fehler. Und alle haben eine makellose Akte. Und wir benötigen nur 9 Roboter. 9? Wieso 9? Oh, aufgrund meiner Berechnung ergibt sich diese Zahl. 9? Das sind genauso viele Roboter, wie wir sind. Klar, weil wir sind, die durch Harris Roboter ersetzt werden sollen. Sie können doch nicht menschliche Wesen durch einen Blechhaufen mit Mikrochips und Dioden ersetzen. Jawohl, ganz recht. Was immer das auch ist. Harris, Ihre Idee sagt mir zu. Ich lasse 9 Beamte durch diese Roboter ersetzen, falls es Ihnen gelingt, Kingpin und seine Bande hinter Schloss und Riegel zu bringen. Verlassen Sie sich darauf, Sir. Das haben Sie verdammt schlau eingefädelt, Captain. Na klar, bin ich auf den Kopf gefallen. Es dauert nicht lange, da sind Kingpins Spione auch im Bilde. Es stimmt, Boss, ich habe diesen Roboter mit eigenen Augen gesehen. Er war furchterregend. Die Polizei bildet sich also ein, sie kann Kingpin austricksen, was? Aber diese Holzköpfe werden ein blaues Wunder erleben. Ah! Kurze Zeit später sind die 9 Roboter fertig. Harris will noch einen Test. Ausgerechnet Zwietschak und Zed, die beiden Kleinsten, sollen versuchen, so einen Blechriesen zu verhaften. Frisch ans Werk, meine Herren! Nehmen Sie diesen Kerl fest! Ja! Ja! Lass meine Kumpel in Ruhe, du Blechbüffel! Im Namen des Gesetzes, du bist verhaftet! Hey! Keine Angst, Zed! Jetzt mache ich ihn fertig! Doktor, diese Roboter gefallen mir von Sekunde zu Sekunde besser. Sieht aus, als hätten wir keine Chance gegen diese Eisenkerle. Die sind stärker als jeder Polizist, den ich je gesehen habe, inklusive mir. Ja, und die kämpfen mit schmutzigen Tricks. Hört mal, Leute, das sind nur Maschinen. Es muss einen Weg geben, zu beweisen, dass wir besser sind als sie. Was soll's, auch wenn sie größer und stärker und schlauer sind. Wir sehen jedenfalls besser aus als sie. Wir können sie schlagen. Wir müssen nur diesen Kingpin finden. Apropos Kingpin, ich habe einen anonymen Anruf erhalten, dass er plant, heute Nacht die Regaloni-Villa zu überfallen. Regaloni, der berühmte Entertainer? Ganz recht. Fabelhaft, wir sind schon unterwegs. Vergessen Sie es, Mahoney, ich schicke meine Roboter hin, die übernehmen den Job. Und was sollen wir machen, Captain? Ich habe eine spezielle Spezialaufgabe für euch Verlierertypen. Dieses süße Schoßhündchen ist der Tochter des Polizeipräsidenten entlaufen. Euer Einsatzbefehl lautet, findet es! Eine Hundefahndung? Knonig Jones, Platz! Was bleibt unseren Freunden anderes übrig, als sich auf die Hundesuche zu machen? Kingpin und seine Ganoven waren inzwischen nicht untätig. Alles läuft wie geschmiert, Boss. Dieser dämliche Captain Harris ist doch glatt auf meinen anonymen Anruf reingefallen. Wundervoll. Sobald diese Roboterbullen in der Villa aufkreuzen, werden wir es umprogrammieren, sodass sie alles stehlen, was nicht nied- und nagelfest ist. Und kurze Zeit später kriegt der Professor ausgesprochen unerfreulichen Besuch. Dieser Phasenunterscheidungstransformer könnte eine Korrektureinstellung vertragen. Okay, Professor, Sie werden uns jetzt begleiten. Uns? Wer ist uns? Guten Tag, Professor. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Nicht nötig. Ich habe überall Ihren Steckbrief gesehen. Sie sind Kingpin. Es schmeichelt mir, dass Sie mich kennen, Professor. Schnapp ihn dir. Und vergiss nicht die Programmiereinheit für die Roboter. Hab sie, Boss. Das dürfen Sie nicht mitnehmen. Das ist Eigentum der Polizei. Das waren diese Roboter auch, bis heute. Alle Proteste nützen dem Professor nichts. Die Gangster schleppen ihn in einen großen Möbelwagen und wenig später steht das Fahrzeug gut getarnt vor der Villa Regaloni. Sie und Ihre Gäste werden optimalen Schutz genießen, Mr. Regaloni. Meine Robotereinheit ist darauf programmiert, jeden unbefugten Eindringling sofort hinaus zu befördern. Oh, das möchte ich auch schwer hoffen. Auf meine berühmten Partys lade ich nur die Prominentesten der Prominenten ein. Wir wollen nicht gestört werden. Nur keine Sorge, Sir. Ich garantiere für die Zuverlässigkeit meiner Leute, es kann absolut nicht schiefgehen. Die Gäste sind im Anmarsch, Professor. Jetzt werden Sie die Roboter nach meinen Anweisungen umprogrammieren. Das werde ich nicht. Ich weigere mich. Das werden Sie, wenn Sie Ihre Freunde von der Polizeiakademie lebend wiedersehen wollen. Na schön, wenn Sie mich auf diese Art erpressen. Hier, bitte. Ich habe Sie alle umprogrammiert. Und jetzt werden Sie glücklich bei Ihren Verbrechen. Das werde ich. Unter Garantie. Kingpin drückt auf den Knopf. Und der erste Roboter setzt sich in Bewegung. Zwitschak und Zed fahren auf ihrem Motorrad ganz in der Nähe herum. Zed, hast du schon herausgefunden, in welcher Gegend wir sind? Diese komische weiße Straße hier kommt mir irgendwie bekannt vor. Oh, kein Wunder, es ist eine von den Spaghetti, die ich zum Mittagessen hatte. Sieh doch mal, das ist einer von den Robotern vom Professor. Prima, dann werden wir ihn nach dem Weg fragen. Könnten Sie uns vielleicht die Namen dieser Straße verraten? Ein einfaches Nein hätte uns auch genügt. Wir rufen lieber Verstärkung. Achtung an alle Einheiten. Einer von den Robotern vom Professor ist total ausgerastet. Das sind Zwitschak und Zed. Sie sind in der Nähe der Villa Regaloni. Drück auf die Tube. Hol alle Pferdestärken raus. Gut. Jetzt fängt Kingpin erst richtig an. Die Villa soll total ausgeplündert werden. Und nun, meine Herren, lasst uns fortfahren mit der Operation Regaloni-Überfall. Das werde ich nicht zulassen, Kingpin. Ach nein. Pass mal auf. Beginnen wir mit dieser Statue aus purem Gold. Es funktioniert. Halt die Klappe. Zeit ist Geld. Bedien lieber diese Fernbedienung weiter. Mit dem größten Vergnügen, Boss. Und schon herrscht ein unglaubliches Chaos. Die Roboter nehmen alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist und schleppen die Beute in den Möbelwagen. Oh nein, mein unbezahlbarer Boutique Ellie! Oh! Oh, mein Diamantenlüster, gib mir meine Diamanten zurück! Nein, mein silberner Konzertflügel aus purem Silber! Endlich erscheinen unsere Freunde auch auf dem Schauplatz. Ein Roboter schleppt gerade zwei Frauen heraus. Herzlichen Glückwunsch, Captain. Sieht ganz so aus, als wären die Roboter scharf auf die Damen. Offenbar werden die beiden entfernt, weil sie auf der Party nicht erwünscht sind. Die Frau und die Tochter des Gouverneurs? Lassen Sie sofort die beiden Damen los! Man muss nur mit diesen Robotern umzugehen wissen. Denkst du? Ruckzuck landen Harris und Proctor in einem Mülleimer. Das nenne ich einen guten Wurf. Beim Basketball könnte der Mann Karriere machen. Ich hasse es, wenn Polizisten so behandelt werden. Außer in diesem Fall. Das ist unsere Chance. Jetzt beweisen wir, dass wir bessere Polizisten sind als diese Zinnsoldaten. Genau, wir müssen sie alle ausschalten. Zed und Zwitschak ins Erdgeschoss. Callahan und Tech, ihr nehmt euch die hier draußen vor. Hooks und Hightower, ihr geht nach oben. Jones, du kommst mit mir. Alle einsatzbereit? Bereit. Bereit. Bereit. Hooks. Sieh mal, da kommt einer! Keine Bewegung, du ferngesteuerter Mülleimer! Keine Bewegung oder wir schießen! Okay, Freundchen, wenn du es nicht anders willst. Das war der erste Streich. Hier scheint einer langgestapft zu sein. Wieso gehen wir da nicht in die andere Richtung? Der Roboter prallt gegen Hightowers breiten Rücken und zerbricht wie eine Konservendose. Aufpassen, worauf? Nicht so wichtig. Der dicke Haus hat inzwischen, wie soll es anders sein, den Kühlschrank entdeckt. Die Jagd auf Roboterpolizisten macht mir immer Appetit. Da kommen Zwitschak und Zed angerannt. Und ein Roboter stampft hinter ihnen her. Schnell, Haus, leih uns ein paar Pistolenkugeln. Ja, wir haben schon sämtliche Kugeln verschossen. Komm, nicht mit Fragen. Auf jemanden zu schießen ist grausam. Wenn du meinst, dann werfen wir eben mit irgendwas nach ihm. Ja, los, knall dir zum Eisen, Lulasch, ein paar vor die Rübe. Ihr schmeißt mit dem schönen Essen? Das ist ja noch grausamer, als auf jemanden zu schießen. Grausam oder nicht? Jedenfalls rutscht der Blechriese auf dem ganzen Essenskram aus und knallt fürchterlich hin. Wieder einer erledigt. Der hat gesessen, Partner. Ja, ich liebe eine Essensschlacht. Jones und Mahoney sind auf die beiden Leibwächter von Kingpin gestoßen. Ein Roboter ist auch dabei. 3 gegen 2. Ruh dich aus, die mache ich allein fertig. Ich warne Sie, wir sind bewaffnet. Das sind wir auch, Freundchen. Wir waren bewaffnet. Oh. Und was jetzt? Jetzt kann uns nur noch eins retten, deine schießenden Finger. Es hat geklappt. Keine Ahnung, dass sie geladen waren. Zeig nicht mit deinem Finger auf uns, wir geben auf. Lies diesem Ding seine Rechte vor, Jones. Sie haben das Recht, ihre Batterie zu erneuern. Sie haben das Recht, einen Mechaniker aufzusuchen, wenn sie sich keinen leisten können. Alle Roboter gefangen, sie können auf den Schrottplatz gebracht werden. Tja, Leute, das war wieder ein grandioser Sieg. Noch ist der Kampf nicht vorbei. Euer geschätzter Professor befindet sich noch in meiner Gewalt. Kingpin, den habe ich ganz vergessen. Au revoir, meine Herren. Schnell, Tech, du hast doch die Saugnapfkanone vom Professor. Halt im Namen des Gesetzes! Ich lache über die Gesetze. Geh ihm mal zur Hand, Hightower. Gut. Hightower zieht an der Leine wie ein Bär und die ganze Rückwand des Lasters fliegt weg. Oh, vielleicht sollte ich doch die Saugwirkung etwas niedriger einstellen. Kommen Sie lieber ganz friedlich mit uns mit, Mr. Kingpin. Ja, oder ich bin gezwungen, meine Handschellen zu benutzen. Zurück, ihr Schimpfer, den Kerl knöpfe ich mir persönlich vor. Ah! Harris, der Dussel, stolpert über die Leine und segelt in hohem Bogen in einem Springbrunnen. Ein netter Sprung. Aber eine miese Haltung. Ich würde furchtbar gerne noch bleiben, aber eine gebratene Ente in Cognac-Soße wartet auf mich. Kingpin, haut ab! Ganz genau, dank euch blöden Armleuchtern! Proktor, bringt mir sofort einen Regenschirm! Ich habe keinen, Sir, ich zieh sie lieber raus. Nein! Proktor tut mal wieder zu viel. Und zum zweiten Mal an diesem Tag landet Harris in einer Mülltonne. Hol mich raus, du verdammter Idiot! Captain Harris scheint für Mülleimer eine Menge übrig zu haben. Aber bis Dienstag sollte er da rausklettern, dann kommt die Müllabfuhr. Aber so lange lassen wir ihn drin stecken. Captain Harris sind sicherlich schon wieder auf Rache. Aber ob ihm das gelingen wird? Wir werden ja sehen. Spätestens beim nächsten Einsatz der Wahnsinnstruppe von der Polizeiakademie.